Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin Marc Benecke, Kriminalbiologe und Nordrhein-Westfalen-Vorsitzender von der Partei Die Partei. Ihr als Schüler sollt uns wählen, ihr sollt uns mögen, ihr sollt uns wählen wollen und immer weiter wählen werden. Deswegen haben wir uns überlegt, was versprechen wir euch? Rauchen sollt ihr ja nicht. Wie wäre es stattdessen mit Eiscreme? Jederzeit, auch im Winter natürlich, zu den normalen Schulzeiten. Und da ich ja der Meinung bin, dass Physik, Mathe, Bio und Chemie gar nicht so scheiße sind, wie ihr das auf Partys euch gegenseitig immer erzählt, sondern dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist, könnten wir ja über einem Schokobecher, einem Krokantbecher, aber auch einem Liebesbecher, einem Fruchtbecher, einem Joghurtbecher, einem Spaghetti-Eisbecher mit leckerem Erdbeer und Sahnekern, über einem Kiwi-Mango-Becher und was es nicht noch so alles gibt, einfach auch mal, wenn ihr wollt, ein bisschen über Kriminalistik und Kriminalbiologie sprechen. Das verspreche ich euch. Euer Marc Benecke, wählt die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung, so wie ihr seid ja Eliten, und basisdemokratische Initiative. Vielen Dank. Wir sehen uns im Wahllokal, in der Eisdiele und bei euch auf dem Schulhof. Tschüss.